Ja, das war die falsche Taste und ich bin schon ein bisschen vorgesprungen in einen Ausschnitt aus einem Interview, beziehungsweise ja, einem Interview mit John Eckhart, von dem wir gerade am Kontrabass sein Stück Mob, erschienen auf der CD Xylobiont, gehört haben. Das Stück kam dann leider nicht zu seinem Ende, aber... Ja, das hängt tatsächlich eng zusammen. Ich weiß nicht, was das jetzt gerade hier für ein kleines Problem ist. Es wird sich gleich aufklären lassen. Nochmal willkommen zur heutigen Klingding-Sendung. Klingding jeden dritten Freitag von 22 bis 0 Uhr aktuelle Musik bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel und das Livestream präsentiert bei www.fsk-hh.org. Die heutige Sendung widmet sich zweier Tonträger, die ja zumindest unter Mitwirkung von Hamburger Musikerinnen und Musikern entstanden sind. Zuerst mal ein größerer Block von circa 80 Minuten über Forests. Forests ist ein Projekt, da mit dem sich John Eckhart, Kontrabassist und Musiker in verschiedenen Bereichen der Improvisation, in der neuen Musik als Interpret, auch als Funky Bassist oder Dub Bassist am E-Bass zu hören gelegentlich, womit er sich in den letzten ja 3-4 Jahren beschäftigt hat, so wie ich das verstanden habe in dem Interview. Forest ist ein Projekt, das es einmal zu kaufen gibt als, ja, ich beschreibe es mal, eine Styro, was war das für ein Material nochmal? Die, da kommen wir später in dem Interview da drauf. Auf jeden Fall eine Box, eine durchsichtige Box, bestimmt aus einem bestimmten Plastik, dessen Namen mir jetzt gerade entfallen ist, gefüllt mit Moosen, Flechten, Rinde, Holz und anderem organischem Material. Genau, jetzt finde ich es, Polystyrol-Box, circa 15 mal 20 Zentimeter groß, gefüllt also mit dem eben erwähnten Materialien, alle aus dem Wald von Starksund in Schweden, versehen mit einer Wandbefestigung und da drin ist ein Stick, der 113 Minuten Musik für 4 Kontrabässe, aufgenommen wie gespielt von John Eckhart. Gemeint ist damit 100% akustisch, ohne Verstärkung, Elektronik, Präparation und so weiter. Ein USB-Stick aus Holz mit einer hervorragenden Tonqualität, 24-Bit. Die Kenner der Tontechnik sagt es was, also eine höhere Auflösung als zum Beispiel CD-Qualität ist und 96 Kilohertz Audioaufnahmen, 113 Minuten Musik. Zusätzlich gibt es noch eine App, die mit auf dem Stick drauf ist, mit 200 Original-Waldfotografien und einer Slideshow-App und Texten. Die Slideshow-App ist dazu gedacht, dass sozusagen, wenn der Stick mit dem Computer verbunden ist, kann man natürlich die Musik hören und zu dieser Musik kann diese App laufen. Die App, die dann glaube ich, nach einem Zufallsverfahren, die abwechselnd in bestimmten Rhythmus die Waldfotografien auf den Bildschirm bringt. Dazu gibt es noch Texte zu der Musik und Entstehung. Das ist das eine Projekt Forest von John Eckhart, alles selbst von ihm eingespielt und aufgenommen, abgemischt zwar nicht, aber die Aufnahmen und das Spielen, also das instrumentale Spiel auf dem Kontrabass, alles von ihm. Dann circa in 80 Minuten, die Sendung geht ja 2 Stunden, wir haben also genügend Zeit und die Sendung danach fällt leider wegen Krankheit diesen Monat aus. Electronic Jam wird nicht an den Start gehen, da gibt es dann noch ein bisschen mehr weiterführende Musik. Danach dann das zweite Projekt, eine klassische CD, allerdings in einem besonderen Format, mit 2 Musikerinnen und Musikern, einmal Birgit Ulher, Trompete, Radio, Speaker, Objects auf dem linken Kanal, dann Lionel Kaplan, Trompete auf dem rechten Kanal, eine CD, die den Titel Stereo Trumpet trägt und auch ganz so direkt zu verstehen ist, also wie gerade gesagt, linker, rechter Kanal, jeweils eine einem Musiker, Musikerin zugeordnet und mehr dazu später, dann circa in 80 Minuten. Zu John Eckhart kam es dann zu einem Interview mit ihm über das Werden seines Forest-Projekts, was ihn bewogen hat, 4 Kontrabass-Tracks im Overdub-Verfahren, also nach und nach aufzunehmen, und warum er das halb ironisch, halb ja schon ernsthaft gemeint String-Quartetts nennt und dann in 8 Stereo-Stücke abgemischt hat, also die 4 Kontrabass-Tracks. Und in dem Text, den ich eben erwähnt habe, zu der Musik, erwähnt er den Begriff der existenziellen Schwelle, die sich beim Spielen, beim Werden dieses, beim Einspielen oder bei der Kontrabass-Spielen eingestellt hat. Darüber habe ich ihn zum Beispiel gefragt, und was das mit Dub zu tun hat, also dem Dub-Reggae, der in seinem Text erwähnt wird. Vielleicht ein kleiner Hintergrund noch zum bisherigen Tun und Machen von John Eckhart. Er ist vielseitiger Kammermusiker und Improvisator. Er arbeitet sowohl als Solist wie auch als Ensemblemusiker und tritt damit international auf. Seine Solo-CD Xylo Beyond, von dem wir den ersten Track heute gehört haben, Mob, ist 2008 erschienen bei Psi Record, und seine Einspielungen unterschiedlicher Musik von heute, also neue Kompositionen wie Xenakis Stück Therapes, fand einige Beachtung. Er ist also ganz, nach eigenen Worten, ganz gut beschäftigt als Interpret neuer Musik und gleichzeitig aktiv als E-Bassist und Komponist in einer Reihe von Clubmusik, Drone und Multimedia-Projekten involviert. Er lebt, wie er so schön schreibt, auf seiner Homepage in Hörweite des Hamburger Hafens, also nicht weit weg vom Hamburger Hafen. Und bevor ich jetzt weiter über ihn rede, lasse ich ihn lieber selbst reden. Und zwar aus dem Interview, ich habe die Fragen weggelassen, um das praktisch, ich denke, es, worum es geht, ist erkennbar. Und das wechselt sich dann immer wieder ab mit Tracks aus der CD Forests. Der erste wird Cedri sein, später Fungi, Nemora und Aeol. Danach gibt es dann jeweils Interview-Ausschnitte von John Eckhart, die vor 2 Wochen entstanden sind. Viel Vergnügen. Ich hatte das Gefühl, dass ich bei dieser Art Solospiel doch viel daran setze, mehrere Verläufe eigentlich, Klangverläufe, Zeitverläufe gleichzeitig darzustellen. Und das ist auch mit viel Aufwand verbunden, natürlich auf dem Kontrabass zunächst mal körperlich, aber auch so von der Frage, wie man seine Musik anlegt, damit solche Dinge in den Vordergrund rücken, ist also schon auch ein zentrales Anliegen der Musik, in irgendeiner Form polyphon zu sein, im weitesten Sinne, mehrstimmig, obwohl man alleine ist. Und als ich mich dann gefragt habe, wie geht's denn jetzt weiter, kontrabassmäßig, vielleicht mal ein weiteres Soloprojekt ins Auge nehmen, erinnere ich mich, war das eigentlich erstmal so eine scherzhafte Idee, sagte ich dann als Antwort gerne auf die Frage, ja, Streichquartette, ich mache jetzt Streichquartette mit 4 Bässen. Eigentlich fand ich die Vorstellung interessant mit dem, worum ich mich sonst sehr bemühen muss, diese Art von Vielstimmigkeit, genau damit mal zu beginnen und eigentlich auch dadurch herauszufiltern, wovon die Musik eigentlich noch handelt, die mir ein Anliegen ist. Das heißt also, dass die Energie nicht sofort dahin geht und absorbiert wird, in dieser Art polyphonen Aktivität, sondern man fängt direkt mit 4 Stimmen an. Das heißt also Polyphonie Unlimited sozusagen. Und dann zu untersuchen, was dabei herauskommt. Und so habe ich dann auch die Stücke entwickelt. Ich habe dann eigentlich erstmal Studien angelegt, hatte so bestimmte Ideen, was man mal ausprobieren möchte, was man mal hören möchte, wenn es gleichzeitig passiert. Und habe dann die Stücke so Ich würde sagen, im Schnitt habe ich wahrscheinlich so knapp einen Monat an jedem Stück gearbeitet. Das müssten dann eben Monate sein, wo ich absehen konnte, dass ich hin und wieder, also mehr oder weniger regelmäßig, dazu komme, ein Stück weiter zu entwickeln und habe dann eben diese, das kann man sich auch wie so ein Moos vorstellen, was vielleicht so wuchert. Man fängt mit so einer Zelle an und macht dann seine Beobachtungen, hört sich das genau an, was man dann gemacht hat. Ich habe auch immer gehört, was ich vorher aufgenommen habe, es ist ja offensichtlich ein Overdub-Verfahren, das habe ich mir immer angehört, während ich neue Sachen angefertigt habe, das heißt also gleichzeitig. Und ja, da habe ich, muss ich sagen, sehr, sehr viel gelernt dabei und auch viele Entdeckungen gemacht, von denen ich vorher nichts wusste. Und das ist einer der Gründe, warum das für mich auch ein sinnvolles Projekt ist, dass das funktioniert hat. Das habe ich mir eigentlich ja, ich habe das schon gehofft, dass sowas passiert, aber wie das im Einzelnen nachher ausfallen würde von Stück zu Stück, das hat mich dann schon oft überrascht, dass zum Beispiel Dinge, von denen man denkt, das wird bestimmt total krass, wenn du das kombinierst, so und so machst, da ist ja Unendlichkeit, ist plötzlich eigentlich eher grau. Und eine andere Sache, von der du gar nicht dachtest, dass sie vielleicht interessant sein könnte, Beispiel ein einfacher Bogenwechsel zum Beispiel, das entfaltet völlig neue Effekte, sobald du mehr als einen Bass da hast, weil die eben ja dann auch anfangen, sich zu verschieben und gegeneinander und vielleicht bestimmte Details, die man, wenn man alleine spielt, eher so hinnimmt als Teil des Spiels, die treten plötzlich anders in den Vordergrund. Und mit solchen ja, Fundstücken habe ich sehr viel auch gearbeitet, um eben auch auf neue Ideen zu kommen. Ja, und Nicht-Musiker ist gut. Ich hätte jetzt am liebsten. Ja, ich würde mich weiterem Berühren des Abspielgerätes enthalten und nur noch kurz der Hinweis, das, was wir gerade gehört haben, war der Track Cedri von dem Tonträgerprojekt Forest von John Eckhart. Jetzt geht es gleich weiter mit den Interviewausschnitten. Über die einzelnen Tracks hatte ich ihn befragt, wie die Titel zustande gekommen sind. Danach eine seine Antwort auf die Frage, wie sich das auf sein Kontrabassspiel auswirkt, dass er sowohl in der neuen Musik mit Interpretation zu Hause ist, als auch in der Improvisation. Und danach hören wir dann den Titel Fungi. Die Tracks sind alle ziemlich lang auf der CD. Der kürzeste ist 9 Minuten lang, der längste 24 fast 25 Minuten. Der folgende Fungi ist auch einer der längeren mit 16 Minuten und dazwischen jetzt aber nochmal weiterhin die Interviewausschnitte mit John Eckhart. Ja, das kommt tatsächlich von Cedar. Okay. Passte aber für mich gut, weil tatsächlich vorhin kurz erwähnt, das Stück, da geht es eigentlich darum, erstmal nur die tiefste Seite, so wie ich das am Anfang meines Konzerts gerne mache, um mich ein bisschen zu konzentrieren und zu sammeln auch, nur auf der tiefsten Seite des Instruments zu arbeiten. Und das ist eben eine C-Seite. Und ich fand eigentlich das ein schöner Zufall, dass die Mehrzahl von Cedri, also von Cedar, Cedri, auch mit der Silbe C beginnt und das Stück ja eigentlich nur aus dem Ton C besteht, beziehungsweise aus dessen Obertönen. So ist das gekommen. Ja, zufällig sind die also nicht, die Stücktitel, wie du siehst, aber sie sind auch nicht vorher ausgesucht oder eher so ein bisschen geguckt im Laufe der Arbeit, was dann nachher so passen könnte eigentlich. Ich habe auch das Gefühl, dass es nicht so häufig ist und für mich ist es inzwischen ja auch ein, ja, Markenzeichen ist das falsche Wort, aber doch wird doch als wahrgenommen als jemand, der wirklich diese Sachen versucht so miteinander zu verbinden und darüber auch irgendwie eine Energie bezieht oder vielleicht auch erzeugt, weitergibt, das schon. Aber für mich ist eigentlich im Vordergrund wichtig, ist für mich experimenteller Bassist zu sein, so würde ich das sagen. Mhm. Ich habe halt relativ früh für mich mal entschieden, dass die Frage, ob das improvisiert, ob das komponiert ist, ob das akustisch ist oder elektrisch, das darf eigentlich nicht ein limitierender Faktor sein, sondern es sollte eigentlich darum gehen, was steckt an Möglichkeiten im Instrument und an welchem Ort befindet man sich, sowohl historisch als auch kulturell. Das sollten Faktoren sein, die die Musik für mich bestimmen. Und so kam es halt dazu. Und das Experimentelle ist eben eine wichtige Komponente. Ich möchte gerne auch mit meinem Instrument kreativ verfahren und da gibt es eben verschiedene Wege, wie man das tun kann. Und die habe ich dann einfach auch versucht, immer mitzunehmen. Natürlich kommen dann auch nachher ganz profane, praktische Musiker von heute, Profimusiker von heute, Faktoren mit ins Spiel. Also in dem Moment, wo man versucht, davon zu leben, und seine Rechnungen zu bezahlen, halbwegs, ist man natürlich sofort auch limitiert in der Auswahl. Ich habe insgesamt einen guten Spagat gefunden, glaube ich so, aber ich muss auch sagen, dass zum Beispiel die Kompositionsmusik doch relativ stark repräsentiert ist in meinem Treiben, weil da eben auch die Projekte laufen. So, Da fährt man halt hin und probt das. Und wenn das ein vernünftiges Niveau ist und ein Rundfunkfestival und so weiter, dann kommt da auch keiner hin unterhalb von einer bestimmten Gage. So sieht's aus, muss ich dir ja nicht erklären, ne? Und dann, ehe du dich versiehst, wenn du dann 20 solche Projekte im Jahr gemacht hast, dann sind das einfach mal 20 Wochen. Und in der Zeit könnte man auch viele andere tolle Sachen treiben. Aber ich muss halt immer so ein bisschen einen Mittelweg auch finden. Aber das gehört halt einfach dazu, ne? Das ist einfach ein Kompromiss, den man dann bringen muss. Und wenn es gut läuft, dann habe ich eben gerade so viel zu tun, dass ich mit Arbeit und Aufträgen in Anführungsstrichen, also Möglichkeiten aufzutreten, die dann auch Geld bringen. Und dann dieses Projekt hier ist dann ein Beispiel für eine Arbeit, die ich dann hanebüchnerweise mir dann sozusagen gegenfinanziere, denn dass das hier eine vierstellige Anzahl von Stunden, unbezahlten Arbeitsstunden ist, die da jetzt reingegangen ist im Laufe der letzten 5 Jahre, das ist jetzt auch klar geworden. Und ja, man kann sich dann eben trotz Overdubbing nicht vierteilen. Ne? Okay. Fungi ist also auch wieder ein Wortspiel, weil da habe ich wahrscheinlich mir mal wieder gerade Gedanken über Namen gemacht und das ist ja so eine Pizzicato-Nummer, wo es ja auch sehr pulsierend und rhythmisch zur Sache geht und eigentlich ich da auch eine gewisse Funkiness eigentlich sehe und von Funky zu Fungi war es auch nicht weit und Fungi ist natürlich jetzt auch so dieses kleine kernige Pilze so im Wald, ist natürlich für so ein Pizzicato-Stück vielleicht gar nicht so schlecht, denn die haben ja so diese Einzelereignis Charakteristik, so diese Pizzicato-Töne, das ist eben keine flächige Angelegenheit, sondern eine, die aus wirklich vielen kleinen Einzelereignissen besteht. So kam dann halt der Titel Fungi, ne? Mhm. Und ich habe ja auch viel mich mit dem Thema Wald dann beschäftigt, drüber gelesen und so immer mal ein Buch mitgenommen, was mir interessant erschien. Dann habe ich zum Beispiel das Wort Nemora, das habe ich bei Kerstin Ekman gefunden. Die hat ein wahnsinnig tolles Essay geschrieben, was auf Deutsch leider vergriffen ist. Gibt es wahrscheinlich inzwischen digitaler Version, das heißt Der Wald. Das ist ein 600-seitiges Buch. Über das Thema Wald, was ganz, ganz unterschiedliche Themen beleuchtet und Aspekte von Wald, kulturell, wirtschaftlich und geschichtlich und die Zukunft betreffend, war wirklich ein einschneidendes Leseerlebnis. Und da habe ich zum Beispiel dieses Wort gefunden. Und das war, glaube ich, schon damals in der Zeit, als ich anfing, daran zu arbeiten. Das habe ich mir direkt mal rausgeschrieben. Das ist also eher so ein mystisches Stück und ein sehr... ja, auch was leicht Unheimliches von der Atmosphäre her vielleicht, wo ich nur auf den mechanischen Teilen des Instrumentes tatsächlich arbeite. Mhm. Da gibt es dann nachher also eine Überleitung, wo ich mit dieser Art Strenge auch mal ein bisschen pausiere. Da darf auch mal was anderes passieren, aber die Grundidee von so einem Stück ist dann, ich mache ein Stück nur auf den mechanischen Teilen des Instruments. Da streiche ich halt auf den Wirbeln und natürlich auf dem Saitenhalter. Und auf der Hängelseite und die unten eben am Stachel sich befindet, das sind alles so mechanische Teile. Da habe ich versucht, eben mal ein Stück abzuleiten aus den Klangfarben, Tonhöhen und Möglichkeiten, die sich ergeben, wenn man mal eben nicht auf den Saiten spielt. So, da passte aber dann dieser Titel Nemora, das ist eigentlich ein altes Wort für so eine Art heiligen Hain. Ganz gut, fand ich. Und ja, so ging es mal weiter. Svart Elven ist eben der Fluss, an dem ich am liebsten meine Zeit verbringe in Schweden. Und da musste einfach auch nochmal ein Stück her mit einem schwedischen Titel und einem expliziteren Hommage-Charakter an diesen Ort, an diesen besonderen, von dem auch eben dieses ganze Moos stammt. Und ja, so halt... immer weiter, ne? Aeol am Ende ist vielleicht noch erwähnenswert, dass auf Schwedisch geschrieben, mit dem A, mit dem Kringel, wird tatsächlich O gesprochen, dadurch ist dann der Bezug auch da. Es ist also Schwedisch, es ist aber auch Aeols Harfe. Ist kein Zufall, denn ich habe auch experimentiert für das Ende der CD mit Feldaufnahmen und was dabei herausgekommen ist, sind eben die letzten 5 Minuten, wo ich im Wald stehe mit meinem Bass, mit einem Stereomikrofon im Innern des Instrumentes und da eigentlich nichts mache, als mein Instrument in den Wind zu halten. Natürlich war es ein windiger Tag, sonst funktioniert es nicht, aber der Aufnahmepegel war so hoch eingestellt, dass dann eben auch die kleinsten Vibrationen der Saiten im Inneren schon ein Dröhnen verursachen und dadurch hat man diese total irren, meiner Meinung nach, Aeolsharfen-Effekte, die dann passieren, ohne dass man überhaupt das Instrument spielt. Finde ich eigentlich dann, fand ich als Outro für die CD eigentlich eine gute Sache. Kam der Titel Aeol dann daher. Ja. Und Numinous ist, fehlt glaube ich jetzt noch, ist ja, das Numinose ist ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist ja so leicht, vielleicht klingt leicht feuilletonistisch. Und auch ein bisschen unheimlich vielleicht, ist aber eigentlich auch eine Anspielung auf das Stück New Bag von der ersten CD. Das ist eben diese afrikanische perkussionartig anmutende Spieltechnik, die ich da verwende. Und ich habe das eben einfach weiterentwickelt, dieses Stück New Bag, was ja rückwärts Gabun auch gesprochen wird. Und habe dann nach einem Wort gesucht, was mit N.